Tunken für die Tafel. Mit 6 der Mutter geholfen, den Garten zu bestellen und die Ernte zu verarbeiten. Mit 8 den Anteil der Ernte, der von der Familie nicht selbst benötigt wird, in der Nachbarschaft verkauft. Mit 10 seinen eigenen Garten bestellt, ca. 3000 Quadratmeter. Mit 12 ist aus dem Garten ein eigener Acker von 14.000 Quadratmeter geworden. Die Erträge liefert er 3-mal pro Woche per Pferdewagen an Lebensmittelgeschäfte und Hotels in Pittsburgh aus. Jeder Abnehmer ist in der Kundenkartei des Jungen erfasst. Das Pferd, das den Wagen zieht, ist sein eigenes. Business-Idee Nummer 1. Hausfrauen bezahlen dafür, dass ihnen jemand die aufwendigen Arbeiten beim Kochen abnimmt. Bereits mit 9 hat er begonnen, den Meerrettich aus dem eigenen Garten nicht roh, sondern zubereitet zum Kauf anzubieten. Meerrettich ist aufgrund seiner Würzigkeit und Schärfe eine beliebte Beigabe zu Mahlzeiten. Seine Verarbeitung allerdings ist mühsam. Verkauft wird zubereiteter Meerrettich auch von anderen, in unterschiedlicher, schwankender Qualität und stets in dunklen Gläsern. Der Junge hingegen wählt klare Gläser. So kann jeder die Güte der Ware sofort sehen. Die Kundinnen sind sicher vor minderwertigen, mit Rüben verschnittenen Angeboten, ein damals beliebtes Verfahren zur Profitmaximierung. Qualität, wird später eine seiner Maximen lauten, ist für ein Produkt, was Charakter für einen Menschen ist. Henry John, geboren am 11. Oktober 1844 als erstes von 8 überlebenden Kindern der pfälzischen Einwanderer John Henry und Anna Margareta Schmidt-Heinz, wird sein Leben lang über ein ungewöhnlich hohes Maß an Energie und Unternehmensgeist verfügen. Stillzusitzen scheint das Einzige zu sein, worauf er sich nicht versteht. Mit 15 Besuch einer Business-Schule und Einstieg in das Geschäft seines Vaters, der eine erfolgreiche Ziegelsteinproduktion betreibt. Zuerst übernimmt der Sohn die Buchhaltung, später wird er Teilhaber. Doch der Ziegelbrennerei gehört sein Herz nicht. 1869, er ist gerade 25 Jahre alt, gründet er mit seinem Freund und Nachbarn Clarence die Firma Heinz & Noble. Ihr erstes Produkt? Meerrettich in klaren Gläsern. Hinzu kommen Selleriesoßen, eingelegte Gurken, Sauerkraut und Essig. Der industrielle Fortschritt der 1870er Jahre kommt ihnen dabei sehr entgegen. Ihre Waren werden per Eisenbahn transportiert. Kühlwaggons halten sie frisch. Der Druckkochtopf verkürzt die Einkochzeiten. Die Erfindung des Vakuumverschlusses für Dosen eröffnet großartige Möglichkeiten der Konservierung und sie verstehen es, all das geschickt für sich zu nutzen, um Produktionszeiten zu verkürzen und Absatzgebiete zu erschließen. Im Radius von 100 Kilometern um Pittsburgh besucht Henry John Heinz, den sie Harry nennen, Lebensmittelhändler, Restaurants und Hotels, präsentiert seine Erzeugnisse, schließt Lieferverträge. Er verhandelt mit Banken, überwacht die Produktion in der Fabrik, die Arbeiten auf den firmeneigenen Feldern, die Verpackung der Produkte. Sein Partner managt die Essigfabrik in St. Louis, das Warenlager in Chicago, die Einteilung der Saisonarbeiter für Aussaat und Ernte und die Wareneinkäufe bei den Farmern in Woodstock, Illinois. 6 Jahre nach Gründung verfügt Heinz & Noble über eigene Eisenbahnwaggons mit eigenem Logo und kauft bei den Farmern des Countys die gesamten Erträge an Gurken und Weißkohl auf. Die Verhandlungen finden bereits kurz nach der Aussaat statt, um die Bestände zu sichern und einen guten Preis zu erzielen. Für die Vorausbezahlungen an die Farmer muss das Unternehmen einen Kredit aufnehmen, denn alle flüssigen Gelder werden für den ständigen Ausbau der Produktionsstätten und des Logistiksystems benötigt. Die gute Nachricht des Jahres, die Ernten fallen phänomenal aus, ist allerdings die schlechte Nachricht für Heinz & Noble, denn sie haben im Voraus bereits viel höhere Preise bezahlt, als der Markt jetzt hergibt. Die somit viel zu teuer eingekaufte Ware kann nicht mehr kostendeckend verarbeitet und verkauft werden. Fast über Nacht ist das florierende Unternehmen bankrott. Auf den hervorragenden Sommer folgt ein kalter Winter, der für Familie Heinz reich an Entbehrungen wird. Das Geld reicht weder für eine warme Stube noch für Weihnachtsgeschenke der Eltern an ihre Kinder. Ein Jahr später jedoch wagt das Energiebündel Harry bereits einen neuen Start. Mit Bruder John und Cousin Frederick gründet er J&F Heinz Company. Die Erfahrungen aus Aufstieg und Niedergang seines ersten Unternehmens sind hilf- und lehrreich auf dem Weg ins neue unternehmerische Abenteuer. Man startet, neben den bewährten Produkten, mit einer Innovation: Tomatenketchup. Sein sofort einsetzender Erfolg bringt bringt ihn zu einer weiteren, für seinen Lebensweg maßgeblichen Erkenntnis. Business-Idee Nummer 2. Ein einfaches Produkt von hervorragender Qualität, passend verpackt und angepriesen, wird einen wartenden Markt für sich finden. Ursprünglich handelte es sich bei Ketchup um eine polynesische Soße bzw. Suppe aus Fischlake, Kräutern und Gewürzen. Weitere beliebte Zutaten sind Anchovis, Walnüsse, Pilze und Kidneybohnen. Tomaten kommen im originalen Ketchup nicht vor. Im späten 17. Jahrhundert, gut 150 Jahre bevor Harry Heinz sich der Soße annimmt, kommen Proben der Fischtunke nach England, Ketchup oder Ketsup genannt. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird der Name für jede Soße verwendet, die mit Essig hergestellt ist. Die Tomate findet in den Ketchup, bevor er seinen Weg über den Atlantik antritt. Harry Heinz modifiziert dieses Rezept so geschickt, dass er zum weltweiten Renner wird. Recht bekannt und beliebt war der Ketchup allerdings auch schon vorher, wie Zitate großer Schriftsteller beweisen. Jonathan Swift schreibt bereits 1755 in seinem Gedicht A Panegyric on the Dean: "And for our homebred British cheer, Botargo, Ketchup and Kaviar." Und Charles Dickens schildert 1849 im Roman Barnaby Rudge oder Der Glaubenskrieg von London eine Mahlzeit wie folgt: "Some lamb chops breaded with plenty of ketchup." Die Fertigung von Tomatenketchup in industriellem Maßstab aber erfindet Heinz. Es ist ein Segen für die Hausfrau, denn die Herstellung für den Hausgebrauch ist aufwendig und das ganze Haus riecht tagelang nach Tomatenmark. Das neue Unternehmen floriert. 1888 zahlt Harry seine beiden Partner aus, nennt das Unternehmen in H.J. Heinz Company um und betreibt es fortan allein. 2 Jahre zuvor besucht er, gemeinsam mit seiner Familie, zum ersten Mal England. Es ist der Beginn einer lebenslang andauernden Leidenschaft für das Reisen. In London sucht er, ausgerüstet mit einer Auswahl an Kostproben, das Geschäft der Herren Fortnum & Mason auf. Sie beliefern die königliche Familie mit Delikatessen. Henry John Heinz kann sie überzeugen, seine Produkte zu kaufen. Damit ist die Handelsbeziehung zu Europa eröffnet. Sie bringt ihn bald zu einer weiteren wichtigen Erkenntnis. Business-Idee Nummer 3. Our field is the world. Zurück in den USA kauft Heinz im Jahre 1900 ein großes Grundstück und errichtet darauf eine neue Fabrik. Sie ist die Umsetzung einer weiteren Einsicht in die Funktionsweisen der sich modernisierenden Geschäftswelt und wird maßgebend für die moderne Lebensmittelproduktion. Business-Idee Nummer 4. Sorge dafür, dass keine Feindschaft entsteht zwischen Kapital und Arbeit. Dieses Prinzip ist ungewöhnlich, gewagt, verwegen. Es ist die Zeit der Räuberbarone, Trusts und der gnadenlosen Ausbeutung der Arbeiterschaft. Dass sein Gedanke gegen den Trend der Zeit läuft, weiß Harry. Dass er richtig ist, bewahrheitet sich schon bald. Die Fabrik, gebaut und gestaltet nach dem Grundprinzip »The best of everything«, wird landesweit berühmt für ihre Sauberkeit und Modernität. Sie bietet den Angestellten Duschen mit heißem Wasser. Ein echter Luxus in diesen Tagen. Eine Turnhalle, Swimmingpool, Kantine. Dazu kostenlose Maniküre. Je sauberer alles ist und alle sind, so die Idee des Ketchup-Königs, desto besser für die Produkte und fürs Image. Weil er das als Wettbewerbsvorteil erkennt, erfindet er die Fabrikbesichtigung. Jeder ist eingeladen, den Herstellungsprozess vor Ort in Augenschein zu nehmen. Mehr als 20.000 Besucher kommen pro Jahr. Die Erfindung der Fabrikbesichtigung ist eine von vielen cleveren Marketingideen, die das Unternehmen im Laufe der Jahre immer bekannter und populärer machen. Mitunter entstehen Harrys Einfälle in Momenten hoher Not. Im Jahre 1893 findet die Weltausstellung in Chicago statt. Die Heinz Company leiht bei ihrer Bank einen größeren Betrag, um dort mit einem beeindruckenden Stand aufzuwarten. Die Plätze auf der Messe sind begehrt, daher rar, also teuer. Als man alles unter Dach und Fach zu haben glaubt, der aufwendige, kostspielige Stand ist bestellt und bezahlt, kommt das böse Erwachen. Man ist auf der Galerie platziert. Die Masse der Besucher aber wird sich, so viel steht fest, auf den unteren Ebenen der Ausstellungshallen aufhalten. Wie also, fragt sich Harry Heinz, bringt man die Menschen dazu, 44 Stufen hinaufzusteigen auf diese Galerie, wenn sie bereits auf der unteren Ebene mit beinahe unendlich vielen Attraktionen beeindruckt werden? Business-Idee Nummer 5. Sorge dafür, dass die Leute dich darin unterstützen, für dein Produkt zu werben und deinen Namen bekannt zu machen. Harrys Notnagel wird umgesetzt mit Hilfe eines kleinen Plastikansteckers in Form einer Gewürzgurke. Als Souvenir kostenlos abzuholen am Stand der H.J. Heinz Company, oben auf der Galerie. Der Erfolg ist gigantisch. 1 Million der grünen Plastikgürkchen werden verteilt. Die Polizei muss die herandrängenden Massen in Schach halten, weil die Galerie einzustürzen droht. Der Gewürzgurkenanstecker entwickelt sich im Laufe der folgenden Jahre zu einem der beliebtesten Souvenirs in der Geschichte der Werbung Amerikas. Mehr als 100 Millionen Mal wird er verteilt und Harry Heinz hat verstanden, Werbung muss über das ganze Land verteilt werden. 1898 kaufte er in Atlantic City eine luxuriös überdachte Kaianlage am Meer mit Sonnendeck, Ausstellungshalle, Glaspavillon und Theater. An diesem malerischen Ort veranstaltet er einmal im Jahr eine groß angelegte Verkostungsaktion mit Volksfestcharakter. Heinz-Produkte sind bald in aller Munde. Das Unternehmen unterhält einen eigenen Fuhrpark, bestehend aus 200 Percheron-Kaltblutpferden, alle schwarz, alle gleich groß. Sie ziehen die weißen Lieferkutschen, das Auto ist noch nicht erfunden, durch New York. Name und Logo des Unternehmens prangen groß und grün auf den Seitenverkleidungen. Werbeplakate werden geklebt, Anzeigen in Zeitschriften geschaltet, in jenen Tagen keine Selbstverständlichkeit. Busse, Züge, Straßenbahnen werden mit farbigen Werbekarten bestückt. Displays unterschiedlicher Größen werden an Lebensmittelhändler verteilt, für die Schaufenster und Ladenflächen. Kostproben werden ebenso zum Standard wie Geld-zurück-Garantien. Die Straßenbeleuchtung ist in New York kaum eingeführt, schon flammt das Heinz-Logo 6 Stockwerke hoch an Manhattans Broadway, 1200 Glühbirnen hell. In ländlichen Gegenden kauft man Hügel und lässt sie in Form des Logos bepflanzen. Heinz 57 Variations steht darauf. Die Company stellt zu diesem Zeitpunkt bereits weit mehr als 57 Produkte her. Doch ihr Gründer besteht auf dieser Zahl. Sie scheint ihm die richtige zu sein. Eingefallen ist sie ihm auf einer Zugfahrt, wo er eine Werbung für 21 Styles of Shoes sieht. Der Sound der 21 gefällt ihm. Er sucht nach einer ähnlich melodisch einprägsamen Zahl und findet die 57. Während Amerikas Bevölkerung dem Heinz 57-Logo langsam kaum mehr auszuweichen vermag, expandiert das Unternehmen weiter. Bewirtschaftet mehr als 7000 Hektar eigenes Ackerland, kauft ein Vielfaches der Eigenproduktion bei vertraglich gebundenen Farmern ein, betreibt 17 große Fabriken, 26 Lagerhäuser und eine eigene Fabrik für die Produktion der Gläser, Behälter und Gefäße. Darunter auch die legendär gewordene achteckige Ketchupflasche. Ein Heer von Vertretern reist durch Amerika und Europa, ausgestattet mit Verköstigungsproben und erhöht beständig die Zahl der Verkaufsstellen. Gleichzeitig betreut diese Gewürzgurkenarmee die bereits bestehenden Kunden, bietet neue Produkte an und räumt alte Bestände aus den Regalen. Ein Service, der damals alles andere als selbstverständlich ist. 1905 eröffnet die erste Produktionsstätte in England. Ein zentrales Problem der Lebensmittelindustrie jener Tage besteht im Fehlen von Standards. Im Grunde kann jeder alles Mögliche in Gläser oder Dosen verpacken und als Lebensmittel deklarieren. Es gibt keine einheitlichen gesetzlichen Vorschriften. So finden sich dann zum Teil recht kuriose Inhalte in den Verpackungen. Mit Sägemehl gestreckter Rettich, mit Farbstoffen aufgepeppte Gammelware oder mit gesundheitsschädlichen, mitunter tödlichen Chemikalien haltbar gemachtes. Die Kundinnen wissen nie, was sie kaufen. Eine Auflistung der Zutaten ist auf den Packungen nicht vermerkt. Schwarze Schafe unter den Produzenten bringen die Branche regelmäßig in Verruf. Um diesen Missstand auszuräumen, macht Henry John Heinz einen zukunftsweisenden Vorschlag. Business-Idee Nummer 6. Einheitliche Vorschriften und Gesetze helfen der Lebensmittelindustrie zu wachsen. Dieser klug und logisch erscheinende Vorschlag ruft jedoch einen Sturm der Empörung hervor, wird als staatlicher Eingriff in die persönliche Freiheit des Einzelnen gebrandmarkt. Eine sich bedroht fühlende Konkurrenz ruft zum Boykott von Heinz-Produkten auf. Harry Heinz zieht in die Schlacht. Er schaltet die Presse ein und wird nicht müde, die schädlichen Auswirkungen der Panscherei anzuprangern. Schließlich sitzt er in Präsident Roosevelts Arbeitszimmer, doch der zeigt die gleichen Bedenken wie alle anderen. Es sei nicht gut, regulierend auf die Mechanismen des freien Marktes einzuwirken. Harry greift zu einem Trick. Mit Hilfe eines Experten demonstriert er dem Präsidenten den Prozess, wie billiger Fusel durch Zusatz einiger zweifelhafter chemischer Zutaten im Handumdrehen in 10 Jahre alten Scotch verwandelt wird. Das erregt den Zorn des mächtigsten Mannes der USA. Wenn ein Mann nicht sicher sein kann, dass er nach der Arbeit einen guten Whisky bekommt, dann sollte man ein Gesetz schaffen, das dafür sorgt, donnert Roosevelt. Bald danach verabschiedet der Kongress den Pure Food and Drug Act, das erste Reinheitsgesetz für Lebensmittel in der Geschichte Amerikas. Nach diesem Sieg leuchtet das Licht der legendären Energie von Henry John Heinz noch 13 Jahre, in denen er sein Unternehmen weiter auf- und ausbaut, bis es zur weltweit bekannten Marke geworden ist. Menschen in seiner unmittelbaren Umgebung, die über deutlich weniger Kraft und Unternehmungsgeist verfügen als er, haben es mit ihm nicht leicht. 2 seiner Geschwister, einer körperlich behindert, einer von der ruhigen Sorte, verlassen Pittsburgh, weil sie sein beständiges Antreiben zur Arbeit und seine nicht endende Einmischung in ihren Lebensstil nicht aushalten. Seine letzten Lebensjahre widmet der Erfinder der 57 Variationen verstärkt der Arbeit an den Sonntagsschulen Amerikas. In diesem Bereich hat er sich, immer ein strenggläubiger Mensch und regelmäßiger Kirchgänger, bereits seit seiner Jugend lehrend engagiert. Als er am 14. Mai 1919 im Alter von 75 Jahren stirbt, hinterlässt er seinen Söhnen ein wohlgeordnetes, hochprofitables, weltweites Gemüse- und Ketchup-Imperium. Nachtrag. 62 Jahre später macht der Finanzexperte David Stockman den Vorschlag, Ketchup zu Gemüse zu erklären. Die Anforderungen für den gesetzlich vorgeschriebenen Anteil an Gemüse in den Schulspeisen ließe sich so durch die Verwendung von preiswertem Ketchup anstelle des viel teureren Gemüses erfüllen. Dieser Vorschlag zieht sofort Spott und Hohn auf sich und die Gesetzesinitiative wird wieder zurückgezogen.